nicht. Ja. Und ist natürlich schön für der Andacht, nicht, weil wenn dann der Hintern so brennt, nicht, und gleich danach kommt Herr Jesus, unser Gast, und sehe, was du da bescheret hast, da denkt man sich auch als Kind schon was bei. Naja, ich meine, wir sind damals trotz der Erwachsenen groß geworden. Nicht, heute sollen die Kinder mit der Erwachsenen groß werden. Ich weiß nicht, ist auch viel Vertrauenssache. Ne? Jedenfalls, man kann aber verstehen, dass die Gundula ihren Oliver ein Schicksal ersparen will, wie den Schorsch Klusenbräuker. Ja, sieh, der ist jetzt 16, der Bengel, aber eine Ruine. Wieso, muss ich Ihnen erzählen. Der Klusenbräuker, der Vater, war doch damals der reinste Lieblingsheirat mit seiner Gerda. Er war erst Hilfsarbeiter, sie keine Schönheit, hatte auch nichts an den Füßen. Aber selbst nach der Hochzeit hatten die immer noch ein Verhältnis, als ob sie noch ein Verhältnis hätten. Sich nie was Böses angetan, und da konnten sie den kleinen Schorsch auch richtig anmerken. Auch der war so ein goldiges Kerlchen, dem brauchte kein Aas erziehen, der war das reinste Sonntagskind, bis er auf der Oberschule kam. Nun war er ja das einzige Arbeiterkind in einer Klasse von lauter besseren Leute, und da hat er sich auch erstmal lange gut mit vertragen, bis eines Tages am Schulhof die Mädchen dickere Busen kriechten, die Jungens größere Pickel. Und da ging das los, dass sie alle am Jammern, am Meckern fingen über ihre Eltern, bis auf den Schorsch. Nicht, weil er plötzlich nicht mehr mitkam, geistig. Nicht, sein Vater ging nicht mit der Sekretärin fremd. Nicht, seine Mutter pennte nicht mit dem Tennislehrer. Seine Schwester kokste nicht beim Chauffeur in der Garage. Wie bei Klusenbräuker sing niemand der Kaviar zum Hals raus. Und da haben ihn die Klassenkollegen das im Gesicht gesagt. Wer bist du denn überhaupt? Du hast ja noch nicht mal eine Frustration. Ja, seitdem hängt bei Klusenbräukers der Haussegen schief. Sie sagt, wenn er mehr verdient hätte die ganze Jahre, hätten sie sich sowas auch leisten können. Er dagegen meint, Frustration wäre Frauensache. Da hätte sie sich eben was einfallen lassen müssen. Ja, nur haben sie doch Zufall beide an denselben Briefkasten Onkel geschrieben von dieser eine Fachzeitschrift, weil er ja ein richtiger Könner ist, ne? Ehrlich, gerade in Frustration. Und der hat sie beide bescheinigt, postlagernd, nicht, dass der andere Gatte in Schuld ist an den Jungen sein Unglück. Der Klusenbräuker hat mir das so ganz im Geheimen anvertraut. Über die Scheidung werden sie schon einig. Nur auf den Jungen müssten sie noch Rücksicht nehmen. Erst wenn sie den seine Frustration mit auf den Weg gegeben hätten, wollten sie sich in Frieden trennen und Freundschaft, weil als Eltern hätten sie versagt. Naja, also, jedenfalls, ne, man kann verstehen, dass jetzt den Olli seine kleine Seele von Anfang an richtig eingerenkt werden soll. Und zwar, weil die Gundula gelesen hat, dass, ja, bitte, zum Beispiel ein Damenmörder. Nicht, ein Damenmörder? Nicht, warum benimmt der sich so unanständig? Tja, sagt sie, der hasst die Frauen. Nicht, weil ihn seine Mama als ganz kleinen Kind Milchreis eingetrichtert hat. Und er wollte Haferflocken. Nicht, und, ne, und stand auch in diesem Buch, wenn Kinder mit Spinat spucken täten, dass man so auf keinen Fall den Willen brechen dürfte, weil wäre das Natürlichste von der Welt. Wie im Gegenteil, wenn ein Kind nicht mit Spinat spuckt, das wäre verdächtig. Na, nur ist Spinat wahrscheinlich nicht ganz so gefährlich wie Milchreis, also, dass man da gleich Mörder von wird. Aber zum Autoknacken reicht es bestimmt auch. Hm? Ja. Aber wissen Sie, das Problem ging ja jetzt erstmal los, wie nur der Olli sein erstes Spinat kriegte, für zum Spucken. Mit Uwe als Beamter extra einen alten Anzug angezogen, Gundi der Kittelschürze über die Jeans. Was macht der Bengel? wie der den ersten Löffel in den Backen hatte, nicht, beide Eltern gleich in Deckung gegangen, hinter Küchentisch, nicht, da gurgelt er kurz mit die Pampe. Und bevor die überhaupt kapiert hatten, was los war, flutsch, hat er das Zeug runtergeschluckt, sperrt den Schnabel offen und wollte mehr. Ja, nur dachte sich die Gundula, das wäre ihm beim ersten Mal vielleicht aus Versehen passiert. Und Tatsache, wie sie mit der zweiten Fuhre auf Olli los wollte, die hebt er das Ärmchen und haut ihr den Löffel aus der Hand, dass der Spinat bis an die Kacheln spritzte. Uwe als Vater ganz stolz, sagt er, siehste, der Junge ist richtig. Gundi nochmal in Buch nachgelesen, ja, sagt sie, aber aus der Hand hauen steht hier nicht. Nur spucken ist schön für die Seele. So war der Kleine inzwischen am Quaken, kriegt dann dritten Löffel runtergeschluckt, vierter Löffel runtergeschluckt, fünfter Löffel glatt runtergeschluckt, also jetzt fing das Kind an und wurde langsam seine Eltern unheimlich. Tja, wenn die Gundi nicht aufgehört hätte mit Füttern, der hätte glatt den ganzen Teller leer gefressen. Also den erstmal im Ställchen rein und Kriegsrat gehalten, Gundi mit den Büchern, Uwe als Beamter. Ja, sagt er, die Seele von so einem kleinen Kind, die könnte ja schon vor der Geburt anfangen. Und alles, was so ein Bengel da aufschnappen täte, wenn er noch in andere Umstände ist, da könnte der vielleicht schon so verkorkst von werden, dass der ganze antiautorisierte Erziehung hinterher überhaupt keinen Wert mehr hätte. Ich dachte vor allen Dingen wohl daran, dass die Gundula in ihren achten Monat nochmal mit einem Juso geschäkert hatte. Ja, nicht schlimm, aber da war damals doch ganz schön Qualm in der Küche. Na, erstens war Uwe persönlich eifersüchtig. Und er muss ja als Beamter auch aufpassen, dass er seine Frau nicht ausgerechnet mit so einem Linksradikaler betrügt. Die wäre am Ende noch ein ganz schönes Sicherheitsrisiko. Und hätte dann noch Schwierigkeiten in der Dienststelle. Und meint der Uwe, so Sorgen des Vaters in der Schwangerschaft, da könnten die werdenden Babys vielleicht was von Spitz kriegen. Und dass sie dann diesen einen Komplex, wo sie hinter der Mutter her sind, wie diesen Ödipus. Ja, der ist da sogar mit der eigenen Mama fremdgegangen. Aber die Gundula, wie sie das hörte, da ging die vielleicht auf die Palme. Wenn das Kind eine Macke hätte, da könnte das höchstens ein angeborenes Raucherbein sein. Nicht, weil der Uwe dauernd in die Schlafstube gequalmt hätte. Während sie nachts ihren freudigen Ereignis entgegenblickte. Und überhaupt wäre den Spinat noch keine Besorgnis, weil so ein kleines Kind ja noch gar kein Lernerlebnis haben könnte. Den müssten sie das Spucken erstmal schmackhaft machen. Also den Bengel wieder raus aus dem Ställchen und mit gutem Beispiel voran erstmal gegenseitig den Fraß mies gemacht. Nicht so an Spinat gerochen und den mies. Fies, fies. Wieder so ein Löffel rein, der kleine Schluck kurz weg war. Nun kam den Uwe die Idee, dass der Oliver den Spinat vielleicht gar nicht mal aus Schikane schluckt, sondern weil er ihm schmeckt. Ja, von wegen schluckt, sagt die Gundula, dann wäre das ja kein Problem. Aber das Kind hätte den Spinat ja nur verdrängen. Und so ein verdrängter Spinat. Der könnte einen sein Leben lang verfolgen. Könnte sein, dass er eines Tages wieder hochkommt, voll inhaltlich. Und wenn man dann an einen falschen Gutachter geriete, könnte sein, dass das Gericht nicht mal mildernde Umschläge verpasst. Ja, aber ich meine, da sieht man doch mal den Unterschied zwischen früher und heute. Wie wenn unser Vater, wenn der schon diese anti-autorisierte Erziehung gekannt hätte, Junge, der hätte uns das Spucken mit dem Krückstock beigebogen. Nicht, heute sollen die Babys von alleine darauf kommen, was die Erwachsenen sich ausgedacht haben. Ja, und der Olli soll ja auch Bauklötze gestaunt haben, wie sich seine Mutter jetzt plötzlich von seinem Teller zwei Löffel Spinat im Mund geschoben, die durch die Nase eingeatmet und den Uwe ins Gesicht gepustet. Und er musste dir erstmal die Brille abputzen. Mit dem Küchenhandtuch, aber da stand der Teller Apfelmus drauf, was der Olli als Belohnung haben sollte.